Good morning, my wonderful friends. Guten Morgen, meine wundervollen Freunde. Let's go and continue with the gifts of the Spirit. Lasst uns mit den Geistesgaben fortfahren. In verse 9 of 1 Corinthians 12, he says this. In Vers 9 von 1. Korinther 12 heißt es: And to another, the same Spirit gives the gift of faith. Einem anderen gibt derselbe Geist die Gabe des Glaubens. Ah, you see, Reinhard, you have the gift of faith, so that's why it's so easy for you. Ah, siehst du, Reinhard, du hast die Gabe des Glaubens, deshalb ist es für dich so einfach. Wouldn't that be nice? Schön wär's. Guys, my life of faith is just like your life of faith. Leute, mein Leben im Glauben ist genauso wie euer Leben im Glauben. There are no shortcuts. Es gibt keine Abkürzungen. See, this is what people confuse about the gifts of the Spirit. Folgendes verwirrt viele an den Geistesgaben. They confuse the gift of the Holy Spirit, which is one of the expressions of the gift of faith. Sie verwechseln die Geistesgaben, wovon ein Ausdruck die Gabe des Glaubens ist. And the life of faith. Und das Leben im Glauben. Now, I've recorded a whole teaching course about the life of faith. Ich habe einen ganzen Kurs zum Thema Leben im Glauben aufgenommen. The life of faith, everybody has to walk the same steps. Was das Leben im Glauben angeht, muss jeder die gleichen Schritte gehen. Remember, this does not talk about some people just happen to have the supernatural faith. Denk daran, es geht hier nicht um ein paar Leute, die die übernatürliche Gabe des Glaubens haben. These are gifts distributed by the Holy Spirit at specific times to benefit others. Es sind Gaben, die der Heilige Geist in bestimmten Momenten zuteilt, damit sie anderen zugutekommen. Not to help you to make the life of faith easy. Nicht um dir zu helfen, dein Leben im Glauben leicht zu machen. Let me give you a perfect example how this gift of faith is operated. Lass mich dir ein prima Beispiel geben, wie die Gabe des Glaubens wirkt. I'm just going to give you one example so that you can understand it. Ich gebe dir ein Beispiel, um es zu verstehen. In 1983, I was in Bible school. 1983 war ich an der Bibelschule. And one of my really close friends, he got sick. Und einer meiner engsten Freunde wurde krank. Like not sick dying, but he was just in bed for a few days. Nicht todkrank, aber er lag ein paar Tage krank im Bett. But you know, we young, zealous Bible school students. Doch von uns jungen Bibelschülern. Who were talking about the supernatural. Die sich über das Übernatürliche austauschten. Everybody went in there to pray for him. Ging jeder zu ihm, um für ihn zu beten. But nothing happened. Aber nichts passierte. And he was a really good friend of mine. Und er war wirklich ein guter Freund von mir. So I walk into his bedroom. Ich ging also in sein Zimmer. And there he's laying sick on his bed with a fever. Und er lag mit Fieber krank im Bett. You know, and I said, you know, do you want me to pray for you? Und ich fragte ihn, soll ich für dich beten? And he had no faith. Und er hatte keinerlei Glauben. I mean, everybody has faith, but he had no faith for the miracle at that moment. Klar hat jeder Glauben, aber da hatte er nicht Glauben für ein Wunder. Ah, you know, he said, everybody prayed for me. It's okay, I'll be fine in a few days. Er sagte, ach, jeder hat für mich gebetet. Es ist okay, in ein paar Tagen geht's mir besser. While we were talking, während wir redeten, the Spirit of God has released the gift of faith at that moment. Setzte der Heilige Geist die Gabe des Glaubens frei. Which was not a general faith to pray for him. Das war kein genereller Glaube, um für ihn zu beten. Which was one of the spiritual gifts activated at that moment for that purpose. Sondern eine der Geistesgaben, die in dem Moment für diesen Zweck aktiviert wurde. Your faith is very interesting. The Bible says faith is to know the things you do not see. Die Bibel sagt, Glaube ist, das zu wissen, was man nicht sieht. So in that instant, I knew that he would be healed. I just knew it. In diesem Augenblick wusste ich einfach, dass er geheilt würde. Ich wusste es. Because that gift of faith was activated in my heart and I simply had to use it. Denn diese Gabe des Glaubens wurde in meinem Herzen aktiviert und ich musste sie einfach nur nutzen. So I simply said to him. Also sagte ich zu ihm. Be healed. Sei geheilt. The fever instantly left him. Das Fieber verließ ihn sofort. And he was healed. Und er war geheilt. And he was shocked. Und er war schockiert. You know, as I was praying for people all over the world. Während ich für Menschen überall auf der Welt betete. Many times I operate in the faith in the supernatural through the way I've learned that God wants to do things. Agiere ich oft im Glauben im Übernatürlichen, so wie ich gelernt habe, dass Gott Dinge tun will. But at other times I don't operate in just my normal life of faith, but the gift of faith is released. Aber manchmal handle ich nicht nur aus meinem normalen Glauben heraus, sondern die Gabe des Glaubens wird freigesetzt. So what's the difference? Was ist also der Unterschied? In any normal situation you have to operate by the faith that you've learned to walk in. In jeder normalen Situation musst du aus dem Glauben heraus agieren, indem du gelernt hast zu leben. That faith is always there because it's God's faith in you. Dieser Glaube ist immer da, denn es ist Gottes Glaube in dir. But sometimes, aber manchmal, the gift of the Holy Spirit for a specific situation at a specific time is released. Wird die Gabe des Heiligen Geistes für eine bestimmte Situation zu einer bestimmten Zeit freigesetzt? The best way I can describe it, in an instant you have the divine knowledge that the miracle is happening now. Am besten kann ich es so beschreiben. Augenblicklich hast du das göttliche Wissen, dass das Wunder jetzt geschieht. And then just like you use any other gift, you use that gift of faith. Genau wie du jede andere Gabe gebrauchst, tust du es auch mit der Gabe des Glaubens. You know, the Holy Spirit gives them, but you have to use them. Der Heilige Geist gibt sie, aber du musst sie nutzen. And we have this wrong idea. Wir haben diese falsche Vorstellung, that the Holy Spirit gives his gifts, but then he also forces us to use them. Dass der Heilige Geist die Gaben gibt, aber uns dann auch zwingt, sie zu gebrauchen. Never. Niemals. Not a single gift that the Holy Spirit gives to you, he will make you use. Bei keiner einzigen Gabe, die der Geist dir gibt, wird er dich dazu nötigen, sie zu nutzen. You have to choose to use it at that time when he releases it. Du musst dich in dem Moment, wo er sie freisetzt, dafür entscheiden, sie zu gebrauchen. So once you feel that faith in your heart, you know for sure, right now, I know this miracle will happen, you have to use it. Wenn du also diesen Glauben in deinem Herzen spürst, dass du dir ganz sicher bist, dass das Wunder jetzt geschehen wird, dann musst du ihn nutzen. I believe that the Apostle Peter operated in sometimes just in the supernatural, but also sometimes in the gifts of the Spirit. Ich glaube, dass der Apostel Petrus manchmal einfach im Übernatürlichen handelte und manchmal in den Geistesgaben. And I personally believe that in Acts chapter 3 he operated by the gift of faith. Und ich persönlich glaube, dass er in Apostelgeschichte 3 in der Gabe des Glaubens handelte. Why do I believe that? Warum glaube ich das? Because as he was walking up to the temple with John to pray. Denn als er mit Johannes zum Tempel ging, um zu beten, and there was a crippled sitting there for 38 years crippled from mother's womb on begging. Und ein seit 35 Jahren von Mutterleib an gelähmte da saß und bettelte. Peter said, "Look at me." Sagte Petrus zu ihm, schau mich an. And the guy looked. Der Mann tat es. And he said, "We don't have gold and silver, but what I have, I give to you. Get up and walk." Und Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Steh auf und geh. So what happens? Was passierte? The guy is following them, leaping around and jumping around, all excited. Der Typ springt auf und läuft ihnen hüpfend und voller Begeisterung hinterher. And everybody's trying to give Peter the glory. Und jeder versucht, Petrus die Ehre zu geben. And Peter says. Doch Petrus sagt. This guy who you've known here as a cripple. Dieser Mann, den ihr als Gelähmten kanntet. And who is now walking and jumping. Und der jetzt geht und springt. He was not healed by our godliness or our power. Wurde nicht durch unsere Frömmigkeit oder Kraft geheilt, but by the faith that comes from him. Sondern durch den Glauben, der von ihm kommt. Comes from him, from the Lord, from the Spirit of the Lord. Also vom Heiligen Geist kommt. So I believe in that moment the gift of faith was dropped into Peter's heart and he had to now use it. Ich glaube also, dass die Gabe des Glaubens in jenem Moment in das Herz von Petrus fiel und er musste sie dann gebrauchen. So sometimes you have to walk in faith to see the supernatural, but sometimes the gift of faith is released. Manchmal musst du also im Glauben wandeln, um das Übernatürliche zu erleben und manchmal wird die Gabe des Glaubens freigesetzt. It's good to learn to walk in both. Es ist gut zu lernen, in beiden zu leben. See you tomorrow. Bis morgen.